wollte heute auf die Krisenproblematik in der kapitalistischen Gesellschaft zu sprechen kommen. Ist es laut genug? Könnt ihr das alle hören so? Also wenn ich von so reinrufe, dass es irgendwie zu leise ist und so. Ich kann auch lauter. Also ich habe den Titel nochmal geringfügig verändert bzw. erweitert. Also ich nenne es jetzt nicht mehr nur Wirklichkeit und Permanenz der Krise, sondern Möglichkeit, Wirklichkeit und Permanenz der Krise. Warum das alles so kommt und was die Begriffe bedeuten, das werde ich dann im Vortrag ausführen. Also Möglichkeit, Wirklichkeit und Permanenz der Krise von der gewaltförmigen Vergleichung zum Massenwahn. Und es geht mir darum, die innere Krisentendenz der kapitalistischen Gesellschaft in Verbindung zu setzen mit dem in dieser Gesellschaft ab einem bestimmten Punkt wirksamen Massenwahn, der also im Nationalsozialismus die kapitalistische Gesellschaft wahnhaft zusammenschmiedet. Und werde am Schluss des Vortrags als Ausblick ein paar Thesen formulieren, wie es sich eine revolutionäre oder radikale Linke halt zu der bestehenden Krise verhalten kann, beziehungsweise verhalten muss. Ich steige ein. Ach so, genau, der Vortrag wird historisch verlaufen, also oder einer historischen Chronologie folgen. Ich werde anfangs aktuell einsteigen, also mit der Krise, die sozusagen der letzten, der von 2008, 2009 bis heute anhaltenden Wirtschafts- und Finanzkrise. Ich werde zu der einige Anmerkungen formulieren und möchte dann im Anschluss sozusagen historisch zurückgehen, also auf die marxische Kritik des Kapitalismus im 19. Jahrhundert und dort in dem Zusammenhang den Krisenbegriff von Karl Marx entfalten. Ich werde dann darauf reflektieren, wie sich dann vor allem im späten 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts ein organisierter Kapitalismus herausgebildet hat, wie der dann über einen also ganz grundlegenden Bruch dann nochmal in den Nationalsozialismus übergegangen ist und von dort aus dann wieder einen Blick auf die aktuelle Krise werfen. Also dass dann am Ende wir wieder da rauskommen, also wo ich am Anfang begonnen habe, also bei den aktuellen Krisenentwicklungen. Also die Krise von 2008, 2009 ist in dem Blick, den ich auf sie werfe, also wie alle anderen Krisen des modernen Kapitalismus auch, eine Überakkumulationskrise, also in der strengen Begrifflichkeit von Marx, also eine Krise, in der das Kapital sich nicht mehr verwerten kann, also tatsächlich direkt eine Krise des Kapitals infolge infolge dessen, dass das Kapital selbst nicht mehr verwerten kann. Und das erschien allerdings also in den ganzen Reflexionen und Betrachtungen, die es also in der bürgerlichen oder auch in der linken Presse über diese Krise gab, erschien das nicht als eine Überakkumulationskrise, sondern als auf der gesellschaftlichen Oberfläche erschien das Ganze als eine Krise des Interbankengeschäftes, also dass die einzelnen Geschäftsbanken sich gegenseitig also diese nicht mehr getraut haben und nicht mehr die sich gegenseitig keine Kredite mehr gegeben haben und dass vor diesem Hintergrund es zu einem Zusammenbruch der Kreditversorgung kam, also dass die letztendlich auch die kapitalistischen Unternehmen keine Kredite mehr bekamen. Also das lief dann so in der Tagespresse, wohin man da auch immer schaut, unter diesem Stichwort der Kreditklemme. Also dass die Unternehmen keine die Unternehmen keine Gelder mehr bekommen, um die kapitalistische Produktion weiter durchzuführen, was dann wiederum so reflektiert wurde, dass die Finanzkrise oder die Bankenkrise auf die Wirtschaft überschlägt, die Finanzkrise in eine Wirtschaftskrise übergeht, was sich da dann darin zeigte, dass die Börsenwerte, die Aktienkurse der betreffenden Unternehmen halt nach unten sich bewegten, absackten. Und also der DAX beispielsweise, der deutsche Aktienindex, also historische Tiefstwerte anzeigte. In der so im weitesten Sinne doch irgendwie theoretisch-ideologischen Reflexion auf diese Krise erschien die aber nicht als das, was sie tatsächlich war. Also nicht als eine Überproduktionskrise des Kapitals, sondern sie wurde also gerade im Kontext neoliberaler Ideologie, also individualistisch und privatistisch gedeutet. Also das einzelne Individuum wurde dafür verantwortlich gemacht. Und vor diesem Hintergrund erschien dann diese Krise ideologisch als eine Überkonsumptionskrise, was bedeutet, dass einerseits die Schuldfrage in bestimmter Weise gestellt wurde, also wer ist an dieser Krise schuld, und da wurden also finanzgierige Manager dafür verantwortlich gemacht oder rücksichtslose Spekulanten, die einfach so eben darauf losspekulieren und damit die Wirtschaft in den Abgrund getrieben hätten. Das ist sozusagen die eine angebotene Krisenursache, also großteils also sowohl von neoliberaler als auch von linker Seite, also dass die Wirtschaft, also die Neoliberalen sagen dann eher, es fehlt eine Wirtschaftsethik, also bedenkenloses drauf losspekulieren an den Finanzmärkten habe dazu geführt, dass die Wirtschaft in die Krise gerät, also erst die Finanzwelt in die Krise gerät und daraus folgend dann die Wirtschaft selbst. Und in genau dem gleichen Atemzug wurden dann auch sozusagen die Bürger selbst für die Krise verantwortlich gemacht. Das Ganze ging ja 2008 los. Und im Stichwort einer Subprime-Krise, also dass in den Vereinigten Staaten von Amerika, dass da halt sehr viele Menschen von den Banken, die selbstverständlich ganz furchtbar verantwortungslos waren, die haben halt Bürgern Geld gegeben, und zwar den Subprimes, also die über sehr wenig oder kein eigenes Eigentum verfügen und auch keine Kapitalrücklagen verfügen, also die eigentlich gar nicht so unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten gar nicht kreditwürdig wären, denen gab man also Geld, damit sie sich diese Häuser da in die Landschaft setzen können, und irgendwann stellte sich halt heraus, haha, die können diese Kredite ja gar nicht bedienen, also sprich, die haben also einfach Leute, die sich es gar nicht leisten können, die haben massenhaft zu viel konsumiert und das hätte man nicht machen dürfen, und da man es aber trotzdem gemacht hat, entstand dann diese Situation, dass es bei den Banken dann irgendwann klar wurde, dass die Kredite nicht bedient werden können und vor dem Hintergrund dann massenhaft diese Kredite unglaubwürdig wurden und von dem Ausgangspunkt dann eben ein Zusammenbruch, zunächst der Immobilienmärkte erfolgte, wo dann so dieser angebliche Domino-Effekt dann eingetreten sei und die gesamte zunächst Finanzwelt und dann Wirtschaftswelt in die Krise geraten ist. Als ursächlich für diese Krise von 2008, 2009 galt also der konsumsüchtige ökonomische Bürger beziehungsweise die finanzversessenen Manager und Spekulanten. Die wurden also individualistisch und privatistisch zu den Verantwortlichen der Krise abgestempelt. Sei also zu einer Überkonsumption gekommen. Die Leute haben sich massenhaft etwas geleistet, was sie sich ausgehend von ihrer wirtschaftlichen Lage tatsächlich gar nicht leisten können. Und also die Ursache, also im gängigen bürgerlichen Diskurs erschienen also einerseits die Gier der Manager, die Gier der Spekulanten und letztendlich auch die Konsumgier der normalen Bürger oder dieser sogenannten Subprimes in den USA, also der Unterprivilegierten, die galten dann als Ursache des Krisenverlaufs von 2008 und 2009. Und dass die halt diese Kredite nicht bedienen konnten, das hätte dann zu einer Spekulations- und Kreditblase geführt. Und vor diesem Hintergrund ist dann die Krise, die also sich zuerst eben an dem Immobilienmarkt eben zeigte, hat sie dann dort an dem Punkt ihren Ausgangspunkt gefunden. Das ist also so die gängige Erklärung dieser Krise von 2008, 2009. Und genau in dieser verschobenen und falschen Art und Weise, wie diese Krise ideologisch reflektiert wurde, genau in ähnlicher Weise sahen dann eben auch die entsprechenden Krisenbewältigungsvorschläge aus, die vor diesem Hintergrund formuliert wurden. Also es ging dann ganz zentral darum, dass der Staat eben versuchen muss, durch diese Gier der Spekulanten und Manager oder durch diese Konsumgier der Bürger erzeugten Schäden wieder auszugleichen. Also der Staat muss dann eben die Banken stützen erneut oder er muss überhaupt erstmal stützen, was ja dann auch passiert ist. Und also das Ganze wurde als eine rein technische und administrative Angelegenheit wahrgenommen. Und vor dem Hintergrund beispielsweise 2009 war das, glaube ich, so Treffen der G20, wurde dann eben auch folgerichtig dann über die Profitgier der Manager diskutiert, die nun irgendwie abgefedert werden muss oder die anders gestaltet werden muss. Was also vor dem Hintergrund in diesen ganzen derartigen Krisenansätzen aus dem Blickpunkt gerät, war eben, dass es sich also tatsächlich klassisch eben um eine Überakkumulationskrise handelt und dass also diese gängigen Erklärungen mit Überkonsumtion falsch sind, das zeigt sich zentral darin, also dass da in diesen Erklärungen weitgehend nur auf die Gebrauchswertseite reflektiert wird, also wird darauf reflektiert, dass Einzelne zu viel konsumieren quasi, aber wenn man aber spricht von einer Spekulations- und Kreditblase, dann wird vor dem Hintergrund offenkundig, dass es bei der ganzen Angelegenheit nicht um die Gebrauchswertproblematik geht, sondern dass es also tatsächlich um die Tauschwertproblematik geht, also dass es um die Verwertung des Werts geht, der sich gezeigt hat, dass sie in dieser Krise eben nicht mehr funktioniert und dass das Kapital nicht mehr in der Lage ist, die entsprechenden Gewinne profitrechtlich in der Produktion zu investieren, sondern dass das überflüssige Kapital dann eben an die Finanzmärkte strebt und genau aus diesem Grund eben eine Spekulations- und Kreditblase entsteht. Also dass es sich eben wirklich um eine klassische, wie von Marx auch formuliert, Überakkumulationskrise handelt. Und genau vor diesem Hintergrund, also weil das die herrschende Ideologie nicht reflektieren kann, wurden eben die falschen Lösungen zur Krisenbewältigung formuliert, die letztendlich auch meines Erachtens erfolglos bleiben werden. Und also was sich ein als praktisches Ergebnis zeigen wird, ist also meines Erachtens weitere Krisenverschärfung, Verschärfung der Krise und Neuauftauchen dieser Krise und parallel, also was praktisch rumkommt, halt die weitergehende Demontage des Sozialstaates. Also an der Stelle werden dann halt immer weiter drastische Einschnitte vollzogen, was ja vor dem Denken auch folgerichtig ist, weil ja die Konsumgier und die Konsumsucht der Menschen halt als die letztendliche Ursache gesehen wird. Ja, was jetzt wichtig ist, ist also die Reaktion gerade von Linken und von Gesellschaftskritikern auf diese Krise ist. Und zwar, als gerade von links her formuliert wird, ist halt diese Schelte gegen finanzgierige Manager und die Schelte gegen finanzgierige Spekulanten. Das kann man also gerade so, also am linken Rand der Linkspartei, wenn man sich da anguckt, was so da sich marxistisch nennenden Gruppen so an Unwesen treibt, also beispielsweise die ehemalige Linksruckgruppe oder die Sozialistische Alternative voran. Da geht es eben auch ganz stark immer so gegen die Finanzhaie, wird da zu Felde gezogen, und die verbreiten halt einen massiven Hass auf Spekulanten und Hass auf Manager, die also letztlich individualistisch diese Krise verursacht haben. Und mit dieser Diagnose unterscheidet sich also so eine sich revolutionär gebende Linke überhaupt nicht grundsätzlich von den gängigen bürgerlichen Erklärungen der Krise, die eben auch sagten, ja, da wurde zu viel spekuliert, und aus diesem Grunde ist es halt dazu gekommen, dass diese Finanzkrise entsteht. Also auch Finanzsprecher der FDP-Bundestagsfraktion sagte auch Ähnliches in einem Interview. Also es ist da, dass man sich tatsächlich überspekuliert habe und dass vor diesem Hintergrund es dann eben zu diesem Einbruch an den Finanzmärkten gekommen sei. Also die bestehende Krise, das kann man also so auf der ganzen Linie sagen, erzeugt kein Bewusstsein, welches darauf zielt, die Gesellschaft grundlegend zu kritisieren. Sie zielt nicht darauf, dass tatsächlich radikale und revolutionäre Perspektiven aufgezeigt werden, die tatsächlich dazu führen würden, dass es eine Revolution in dem Sinne geben würde, dass die kapitalistische Gesellschaft als solches stillgelegt wird, sondern die Kritik zielt halt prinzipiell nur auf die Oberfläche, also nur auf den Manager- und Spekulations- und Finanzzusammenhang, oder sie zielt von neoliberaler Sicht auf die sogenannten Sozialschmarotzer, die als Verantwortliche gezeichnet werden, und dass man halt den Sozialstaat weiter zurückschrauben muss, weil die Leute eben zu viel konsumieren und zu wenig arbeiten würden, wo eben tatsächlich genau die Arbeit und die Verwertung dieser Arbeit als die Ursache der Krise zu sehen ist. Aber dieses Bewusstsein wird eben nicht erzeugt, sonst wird ein anderes Bewusstsein erzeugt, nämlich dieses alltagsreligiöse Oberflächenbewusstsein, das eben die Krise individualistisch erklärt. Und diese falschen und ideologischen Erklärungen, die kann man also nicht losgelöst von dem tatsächlichen Krisenverlauf betrachten und nicht losgelöst betrachten von der Gesellschaft, in der sie gedacht werden, sondern also sie resultieren wesensmäßig aus der Gesellschaft und ihrer Krise, die wir momentan haben. Also die Gesellschaft ist tatsächlich so verfasst, dass sie ein bestimmtes Bewusstsein erzeugt, in welchem es dann so erscheint, dass die Krise individualistisch, also entweder durch Manager, Spekulanten oder eben durch Sozialschmarotzer oder andere Leute, die sich eben zu viel gönnen, erzeugt wird. Also dieser Zusammenhang das Bewusstsein dieser Gesellschaft drängt von sich aus auf eine repressive und regressive Lösung dieser Krise. Und vor diesem Hintergrund halte ich es also für falsch, auf diese Krise in irgendeiner Form Hoffnung zu setzen, also linke oder revolutionäre Hoffnungen auf diese Krise zu setzen, weil sowohl revolutionäre Hoffnungen, wie sie halt von linken Teilen der Linkspartei formuliert werden, die halte ich für falsch. Also weil sich aus dieser Krise eben so eine revolutionäre Hoffnung nicht ergeben kann, weil die Gesellschaft so verfasst ist, dass sie eben regressive und reaktionäre Krisenlösungen aus sich heraus entfaltet. Und auch sozusagen gemäßigt linke Varianten, also sozusagen reformerische Perspektiven, halte ich für falsch. Also beispielsweise der Gregor Gysi hatte sowas formuliert, dass jetzt in dieser Krise doch offenkundig sei, dass die Unternehmer sich zu sehr an den der Spekulation orientiert haben und die zu sehr nur ihre Aktienwerte im Blick gehabt hätten, und die Krise müsse den Leuten jetzt sozusagen mal vorzeigen, dass das falsch war und dass sie sich sozusagen wieder der richtigen Produktion widmen sollen. Also so lief die Argumentation von dem Gysi in einer Talkshow Sonntagabend, Anne Will und so hat er das gesagt. Also sozusagen auch eine reformerische Linke setzt Hoffnungen in die Krise, also dass jetzt sich was Entscheidendes ändern könnte. Und auch diese Perspektive halte ich genauso wie diese radikal-revolutionäre Hoffnung auf die Krise für grundsätzlich falsch, weil diese Krisensituation also so eine Hoffnung eben überhaupt nicht enthält. Also nach Marx in der Frühschrift ist es halt so formuliert, dass der Gedanke zur Wirklichkeit drängen muss. Also er meinte eben damals die revolutionäre Perspektive, die also zur Wirklichkeit drängen muss, und dann kann sie aufgegriffen werden und kann halt tatsächlich zu einer Befreiung der Gesellschaft von Herrschaft und Ausbeutung führen. Was aber im Kontext der gegenwärtigen Krise zur Wirklichkeit drängt, ist keine weder eine revolutionäre noch eine reformerische Perspektive, diese Gesellschaft zu verändern, sondern was zur Wirklichkeit drängt, sind eben reaktionäre und regressive Lösungen. Also mehr Staat, gewaltförmige Organisation der Gesellschaft, also Bekämpfung des Individualismus, Bekämpfung des Konsums und Reichtums, also sozusagen, was zur Wirklichkeit drängt, ist Gürtel enger schnallen und besser organisieren und mehr arbeiten. Also das sind die Gedanken, die in dieser Krise zur Wirklichkeit drängen und eben leider keine revolutionäre und auch keine reformerische Perspektive. Und das hat meines Erachtens eben grundlegende Ursachen, die in der historischen Entwicklung des Kapitalismus liegen, und die möchte ich entfalten, also will ich versuchen zu begründen, dass das so ist, und will ausgehend daran am Ende dann Perspektiven formulieren, die tatsächlich in eine umstürzlerische Richtung weisen können. Genau. So, und jetzt möchte ich das fortsetzen, meinen Vortrag mit der klassischen marxischen Kritik am Kapitalismus, die ja in den drei Bänden des Kapital formuliert hat, und möchte halt sagen, vor welchem gesellschaftlichen und historischen Hintergrund diese marxische Kritik formuliert wurde. Also er ging also aus von einer kapitalistischen Gesellschaft, die grundsätzlich anders verfasst war als die uns heute bekannt ist, nämlich von einer liberalen kapitalistischen Gesellschaft, in der also die Gesellschaft selbst sich anders wahrnahm als die heutige Gesellschaft. Also wir haben es im liberalen Kapitalismus mit Verhältnissen zu tun, die sich an ihrer ideologischen Oberfläche anders zeigten, als sich eben die heutige kapitalistische Gesellschaft zeigt. Und diese liberale kapitalistische Gesellschaft war selbst noch, also in ihren theoretischen Repräsentanten, also den ideologischen Vertretern der damaligen kapitalistischen Gesellschaft, also denen, mit denen sich Marx dann auch kritisch auseinandersetzt, also die klassischen Nationalökonomen, also Adam Smith und David Ricardo, die sind also noch von einer Vernunft dieser Gesellschaft ausgegangen, sind also davon ausgegangen, dass die damals gerade erst entstehende kapitalistische Gesellschaft tatsächlich zu Freiheit und Glück für alle Menschen führen könnte, und die davon ausgegangen sind, dass die damals gerade entstehende bürgerliche Gesellschaft dazu führt, dass Herrschaft und Ausbeutung überwunden werden. was vor dem Hintergrund tatsächlich auch partiell richtig war, weil nämlich der damalige Kapitalismus noch mit einem tatsächlich revolutionären Anspruch angetreten ist, nämlich also als Kritik an vormodernen Verhältnissen, die also auf direkten Abhängigkeitsverhältnissen basierten, also direkte zwischenmenschliche Herrschafts- und Knechtschaftsverhältnisse nämlich. Und diese wurden also von diesen bürgerlichen Nationalökonomen von, also nämlich wie die Namen, die ich bereits erwähnt hatte, Adam Smith und David Ricardo, tatsächlich revolutionär kritisiert. Die haben also gesagt, vormoderne Abhängigkeitsverhältnisse sollen nicht mehr sein. Also die vormoderne Knechtschaft und die vormoderne Ausbeutung, der vormoderne absolute Staat, der also eine direkte Herrschaft ausübte, die sollen also beseitigt werden und durch eine andere Form von Gesellschaft ersetzt werden, nämlich durch die bürgerlich-kapitalistische. Und da haben wir es jetzt nicht mehr mit direkter Knechtschaft und direkter Ausbeutung zu tun, sondern da haben wir es zu tun eben mit versachlichten Verhältnissen. Also mit einer Gesellschaft, in der die Waren und das Geld gleich sind, mit einer Gesellschaft, in der der Reichtum auf Arbeit gegründet ist, also alle, die arbeiten, können in dieser Gesellschaft auch was erreichen. Also der gesellschaftliche Reichtum muss sich eben durch eigene Arbeit legitimieren, und wer Eigentum hat, der hat eben tatsächlich eben gearbeitet und hat quasi was dafür getan. Und Herrschaft, oder beziehungsweise der Staat, hält sich in dieser Gesellschaft soll sich weitgehend zurückhalten. Also so im liberalen Kontext wird von einem Nachtwächterstaat gesprochen, also der also wie Nachtwächter nur so darauf achte, dass im Großen und Ganzen das private Eigentum geschützt bleibt, aber er soll halt nicht sozusagen dirigistisch eingreifen, er soll sich zurückhalten, nur im Notfall agieren und also so eine direkte und ein direktes Eingreifen des Staates, ein direktes Eingreifen der staatlichen Macht soll nach Möglichkeit unterbleiben. Es soll also keine direkte Herrschaft geben. Und es soll auch keine Ausbeutung in dem Sinne geben, dass Menschen persönlich abhängig sind, sondern es wurde eben die alleinige Herrschaft der Produktion und der Produktion willen propagiert. Es wurden Verhältnisse gedacht, die vermittelt und versachlicht sind, in der es einen bürgerlichen Rechtsstaat gibt, der also zwischen den einzelnen Gruppen dieser Gesellschaft vermittelnd agiert und sich ansonsten weitgehend zurückhält. Und die waren also tatsächlich noch davon überzeugt, dass wenn die Gesellschaft so organisiert ist, wie sie sich das vorstellen, dass das also zu Glück und Wohlstand für alle führt. Also vor dem Hintergrund konstituierten sich im Jahre 1776, stimmt das jetzt genau? Ich weiß gar nicht, glaube. Also es war die Unabhängigkeitserklärung der USA. Da wurde also das Streben nach Glück zum Staatsziel erklärt, das Pursuit of Happiness. Und da also vor dem Hintergrund wurde formuliert, ja, wenn tatsächlich alle Bürger frei und gleich sind und wenn vormoderne Abhängigkeits- und Knechtschaftsverhältnisse beseitigt sind, dann kann das zum Glück für alle Menschen führen. Und von einem ähnlichen Hintergrund wurde also dieser grundlegende Gedanke, der taucht dann auch auf in der Menschenrechtserklärung im Kontext der Französischen Revolution von 1791. Da wird dann eben geschrieben, ja, alle Menschen sind frei und gleich an Rechten. Und das also eine bürgerliche Ordnung wird dort versprochen und garantiert, die, wenn sie denn verwirklicht wäre, zu Glück und Wohlstand für alle Menschen führt und halt eben dazu, dass wirklich alle Menschen in Freiheit und in Gleichheit leben können. Das ist sozusagen die liberale Vorstellung vom Kapitalismus. Und die Gesellschaftskritik, die erste konsistent durchformulierte radikale Gesellschaftskritik ist, also die von Karl Marx, die dockt eben genau an diesem liberalen Verständnis von Gesellschaft an. Also die deckt auf, dass das, was die bürgerlichen Ideologen versprechen, gar nicht eingelöst werden kann. Aber gleichzeitig wird anerkannt, dass es eben dieses Versprechen überhaupt erst einmal gibt. Also die die liberale Theorie, also gerade in Gestalt von Smith und Ricardo. Das Buch von Smith heißt ja auch Der Wohlstand der Nationen, also geht da eben wirklich um den Wohlstand der Menschen, die in diesen Gesellschaften leben. Da wird also versprochen von den bürgerlich-kapitalistischen Ideologen, aber sie sind eben von daher von Marx eben aus Marx'scher Perspektive Ideologen, weil das, was sie versprechen, sich nicht einlösen lässt. Also sie glauben, dass ihre Gesellschaft zur Glück, Freiheit und Wohlstand für alle führt, und Marx weist in seinem, also vor allem in seinem Spätwerk nach, dass das Ganze, dass das insofern ideologisch ist, also ein notwendig falsches Bewusstsein, was einerseits aus dieser Gesellschaft, also in notwendiger Form resultiert, und einen Wahrheitskern enthält, weil es ist ja tatsächlich sinnvoll und gut und richtig, dass alle Menschen in Freiheit, Glück und Wohlstand leben, aber es ist eben auch ein falsches Bewusstsein, weil das, was versprochen wird, auf Grundlage eben dieser liberal-kapitalistischen Gesellschaft nicht garantiert werden kann. Es kommt also sozusagen der Kern der marxischen Kritik besteht also darin, dass die bürgerliche Ideologie ein Glücksversprechen formuliert, Freiheit, Glück und Wohlstand für alle Menschen nämlich, aber es kann nicht eingelöst werden, sondern es muss erst noch einen revolutionären Bruch geben, nämlich die Herstellung, das sage ich mal so mit Worten aus einer späteren theoretischen Kritik, es muss erst noch eine völlige Freiheit der Individuen hergestellt werden. Also die bürgerlich-kapitalistische Gesellschaft, die beseitigte zwar die vormodernen direkten Abhängigkeits- und Knechtschaftsverhältnisse, sie beseitigte die direkte Herrschaft und sie beseitigte die direkte Ausbeutung und ersetzte das Ganze durch eine versachlichte Herrschaft, also die Herrschaft des Wertes, des Geldes und des Kapitals als automatisches und prozessierendes Subjekt, also das eine Produktion um der Produktion willen begründet und beseitigte damit eben diese vormodernen Abhängigkeitsverhältnisse und setzte an ihre Stelle versachlichte, also über Recht und über Geld vermittelte gesellschaftliche Zustände, und diese müssen eben auch noch beseitigt werden. Also muss also auch noch die versachlichte Herrschaft und auch noch die versachlichte Ausbeutung muss eben durch eine proletarische Revolution angegriffen und überwunden werden. Und erst dann ist dieses, erst sozusagen durch diesen Bruch hindurch, ist dieses bürgerliche Glücksversprechen realisiert. Und also das zentrale Moment dabei in der marxischen Argumentation ist dann eben die Krise. Also er weist der bürgerlichen Ökonomie nach, dass sie notwendig in eine Krise geraten muss. Und diese Krise wird, und solche Krisen hat er tatsächlich auch empirisch immer wieder beobachtet und also versucht zu erklären. Und diese Krise resultiert grundsätzlich darin, dass in der kapitalistischen Gesellschaft die Produkte, also der gesamte hergestellte gesellschaftliche Reichtum, dass der in der Warenform erscheint. Das ist ja auch, so geht ja das Marx'sche Hauptwerk, also das Kapital beginnt ja auch schon mit dem Satz, also der Reichtum in kapitalistischen Gesellschaften erscheint in der Warenform oder in ihr herrscht die Warenform vor, also jetzt mal mit meinen Worten kurz umrissen. Also die Produkte treten notwendig in der Form der Ware auf, das ist das grundlegende Kennzeichen dieser Gesellschaft. Und das grundlegend vermittelnde Moment, was die bürgerlich-kapitalistische Gesellschaft zusammenhält, ist also sagen wir jetzt mal so als Grundformel kapitalistischer Gesellschaft formuliert, x Ware A ist gleich y Ware B, als grundlegende Formel des Warentausches. Also Produkte werden permanent als Waren einander gleichgesetzt und ausgetauscht. Und darauf basiert dann eben auch das Kapitalverhältnis, dessen grundlegendes Kennzeichen ist, dass die Arbeitskraft selbst als Ware auftritt, dass es also Menschen gibt, die nicht über Produktionsmittel verfügen, die übergroße Mehrheit der Bevölkerung nämlich, also der proletarische Teil der Bevölkerung, die müssen dann ihre eigene Arbeitskraft als eine Ware anbieten, und mit dieser Ware Arbeitskraft können die über Produktionsmittel verfügen, dann produzieren und den gesellschaftlichen Wert verwerten. indem sie also immer weiter Arbeitskraft einsaugen und ihr Kapital immer weiter akkumulieren und so also dann den bürgerlich-kapitalistischen Reichtum erzeugen. Und da haben wir also das Problem, dass Produkte prinzipiell, also natürlicherweise sich ja nicht in Warenform befinden, sondern eben erst innerhalb eines bestimmten gesellschaftlichen Zusammenhangs eben in dieser Warenform auftreten. Also sozusagen die Waren werden also durch den Wert, also den Ausdruck gesellschaftlich notwendiger Arbeitszeit, sie werden also durch diesen verglichen, also einzelne Produkte anhand der Arbeitszeit, die in ihnen vergegenständigt ist, also werden sie einander gleichgesetzt und auf dieser Grundlage wird Warentausch betrieben. Und grundlegendes Moment dieses Warentauschs ist also, dass die Waren natürlich Absatz finden müssen, Waren vollziehen, also die Ware vollzieht in der kapitalistischen Gesellschaft einen sogenannten Salto Mortale, also einen Todessprung, also keine Ware, die produziert ist, weiß, ob sie tatsächlich abgesetzt werden kann, und Kauf und Verkauf treten in dieser Gesellschaft notwendig auseinander, also man kann kaufen, ohne zu verkaufen, und es ist also nicht klar, ob das Ganze tatsächlich abgesetzt werden kann, ob sich die einzelne Ware also überhaupt in dieser Warenform bestätigen kann oder ob sie sich in dieser Warenform eben nicht bestätigen kann und demzufolge dann herausfällt aus der ganzen Angelegenheit. Also es kann sozusagen zur massenhaften Produktion von Waren kommen, die keinen Absatz finden, und das betrifft dann genauso auch die wahre Arbeitskraft, die dann massenhaft also unter Bedingungen von Überproduktion überflüssig wird und keinen Absatz findet. Menschen werden massenhaft entwertet, Waren werden massenhaft entwertet. Es kommt zur Entwertung des Kapitals. Es kann nicht mehr kapitalistisch gewinnbringend produziert werden und es tritt ein gesellschaftlicher Krisenschock ein. Und das muss notwendig immer wieder passieren, da also in dieser Gesellschaft dieser Reichtum nur in Warenform denkbar ist, aber Produkte eben nicht natürlicherweise in Warenform sich befinden und demzufolge dieser ganze Prozess immer wieder ins Stocken geraten kann und infolge der in dieser Gesellschaft angelegten Überproduktionsthematik eben auch geraten muss. So, also die kapitalistische Gesellschaft steht prinzipiell vor dieser Möglichkeit der Krise. Also die Waren können sich in dieser Form nicht bewähren. Und das nennt eben Marx also Möglichkeit der Krise. Und wenn das eben tatsächlich massenhaft passiert, dann kommt es eben dazu, dass das Kapital sich nicht verwerten kann. Und dann eben das, was Marx dann eben als die Wirklichkeit der Krise fasst. Also das ist tatsächlich massenhaft, das im Kapital nicht mehr gelingt, sich zu verwerten. Und was dann eben passiert, ist ganz klar. Also die kapitalistische Gesellschaft kann eben nicht Wohlstand und Glück und Freiheit für alle Individuen garantieren, sondern was sie garantiert, ist letztendlich massenhaftes Elend, massenhafte Arbeitslosigkeit und dann wiederum sich verschärfende Abhängigkeit und Knechtschaft. Und das resultiert alles aus dieser Gesellschaft unmittelbar heraus. Also sie garantiert das nicht, also sie verspricht etwas, was sie eben nicht einhalten kann. Und vor diesem Hintergrund dann die marxische Perspektive und auch die also von Marx, also zu Marxens Zeiten selbst berechtigte Hoffnung auf die Krise. Also in der Krise wird die kapitalistische Gesellschaft ihre Unmöglichkeit überführt. Also es wird gezeigt, dass die Produkte nicht, also in der Krise zeigt sich handgreiflich, dass Produkte also nur gewaltförmig in dieser Warenform gehalten werden. Und was er möchte, ist also genau auf der Grundlage, nämlich auf Grundlage der vollkommenen Entfaltung des gesellschaftlichen Reichtums, die der Kapitalismus erst geschaffen hat, und auf Grundlage der Autonomie und Freiheit des einzelnen Menschen, die der Kapitalismus auch erst geschaffen hat, genau auf dieser Grundlage, also nicht rückfallend in vormoderne Verhältnisse, sondern über die kapitalistische Gesellschaft hinaus, die Produkte aus dieser Warenform zu befreien, also eine Gesellschaft zu schaffen, in der die Produkte sich nicht mehr in der Warenform befinden, und eine Gesellschaft zu schaffen, in der auch die Individuen sich nicht mehr unter staatlicher Herrschaft befinden, nicht mehr in der Subjektform sich befinden, also sozusagen eine Befreiung der Individuen und eine Befreiung des Reichtums zu begründen. Also eben eine kommunistische Gesellschaft eben, in der die Bedingung der Freiheit eines jeden, die Bedingung der Freiheit aller ist und in der tatsächlich aller gesellschaftlich produzierter Reichtum unmittelbar den vergesellschaften Individuen auch zugute kommt. Und das kann sich laut Marx eben in der Krise vollziehen, weil die Krise eben also einerseits zeigt, dass die kapitalistische Gesellschaft das nicht verspricht, also das nicht garantiert, was sie verspricht, und weil sie andererseits also genau der Knackpunkt ist, an dem diese Gesellschaft aufzubrechen wäre. Also bei Marx eine begründete Hoffnung auf die Krise. Also ein ganz anderer Sachverhalt als der sich uns heute stellt. Und im Zuge der weiteren gesellschaftlichen Entwicklung, also nach Marx, kam es aber zu gesellschaftlichen Entwicklungen, die von Marx so nicht vorhergesehen waren. Also die schärfste Krise, die kapitalistische Gesellschaft bis zum betreffenden Zeitpunkt erschütterte, war also die sogenannte Große Depression, also 1873 bis 1879 etwa ungefähr. Und da hatten wir es also erstmals mit dem Sachverhalt zu tun, dass tatsächlich die damalige gesamte kapitalistische Weltwirtschaft in all ihren gesellschaftlichen Sphären also durchgängig in die Krise geriet. Und genau vor diesem Hintergrund konnte sich die marxische Hoffnung auf die Krise nicht bestätigen. Es kam also zu dem betreffenden Zeitpunkt zu keiner revolutionären Überwindung der kapitalistischen Gesellschaft. Also es gab nicht die gesellschaftliche Entwicklung, die dazu führte, dass die Produkte, dass der gesellschaftliche Reichtum umfassend allen Menschen zugute kam. Also nicht die Befreiung von der Form der Ware und auch nicht die Befreiung vom Staat. Also auch nicht die Befreiung des Individuums aus versachlichter staatlicher Herrschaft, sondern was sich in dieser großen Depression von 1873 bis 1879 zeigte, war, dass dieser liberale Kapitalismus, dem sich Marx also kritisch konfrontiert hatte, der ging über in einen autoritären und organisierten Kapitalismus. Heißt, der Staat wurde zentrale Steuerungsinstanz, also der Staat intervenierte in die Wirtschaft und in die Gesellschaft hinein. Dieser liberale Nachtwächterstaat wurde abgelöst durch einen Staat, der zentral gesellschaftliche Leitungs- und Organisationsprozesse übernahm. Es änderte sich die Struktur der gesamten Gesellschaft. Es entstanden Massenorganisationen, also einerseits die klassischen Arbeiterparteien und die Gewerkschaften, die einzelnen proletarischen Individuen in autoritäre Massenorganisationen spannten. Genau dieselbe Sachlage ergab sich auf der Seite des Kapitals, also es entstanden Unternehmerverbände. Also auch die Kapitalisten traten nicht mehr als einzelne autonome und vernünftige Individuen auf, sondern als Massenorganisationen, als autoritäre Massenorganisationen. Die einzelnen Individuen wurden in einen umfassenden, zunehmend organisch gedachten Staat eingebunden, der nach außen hin dann auch entsprechend aggressiv auftrat, also als staatliche Gemeinschaft mit anderen Staaten konkurrierte, um quasi den besten Platz an der Sonne, und den einzelnen Individuen wurde suggeriert, dass ihre persönliche Wohlfahrt und ihr persönlicher Wohlstand von dem Fortbestand dieser Nationalökonomie abhing. Auf allen gesellschaftlichen Bereichen vollzog sich in dieser Zeit, also Ende des 19. bis Anfang des 20. Jahrhunderts, auch eine grundlegende Veränderung des Bewusstseins der Menschen in dieser Gesellschaft. Also die Ideologie wandelte sich. Also bei Marx hatten wir ja noch den Sachverhalt, dass die, dass die ideologische Reflexion auf diese Gesellschaft, also ein Glücksversprechen formulierte, also ein Glücksversprechen von Aufhebung von Herrschaft und Ausbeutung, und genau dieses bürgerliche Glücksversprechen, also wird in dieser neuen Form von kapitalistischer Gesellschaft, die ab Ende des 19. Jahrhunderts entstand, zurückgenommen. Die gesamte Gesellschaft wird von ihren ideologischen Vertretern, also nehmen wir also Schopenhauer oder Nietzsche als klassische Beispiele, zunehmend als irrationaler und naturalisierter Zusammenhang wahrgenommen. Also wir haben es mit dem organisierten Kapitalismus nach wie vor mit einer fetischistischen Gesellschaft zu tun. Also fetischistisch heißt also eine versachlichte Herrschaft, eine, in der Menschen nicht direkt, nicht vormodern vorgesellschaftet sind, sondern vermittelt eben über die Herrschaft des Geldes und des Kapitals. Aber das reflektiert sich ideologisch anders als noch im liberalen Kapitalismus, nämlich es reflektiert sich so, dass dieser Zusammenhang als was Natürliches wahrgenommen wird, als was organisch Gewachsenes wahrgenommen wird, als was intellektuell nicht mehr Durchdringbares, nicht Verstehbares wird das Ganze wahrgenommen. Die ganze Gesellschaft erscheint als sozusagen, also eine Art sozialer Organismus. Und die Hoffnung, dass das Ganze eben durch eine theoretische Kritik durchdringbar ist, die verschwindet vor dem Hintergrund dann immer mehr und wird immer kleiner und unbedeutender. Also die gesamte Gesellschaft naturalisiert sich und irrationalisiert sich in dieser Phase des organisierten oder autoritären Kapitalismus ab Ende des 19. Jahrhunderts. Und in diesem Kontext entstehen bestimmte Ideologien, die sich grundlegend von den liberalen Ideologien, also von Anfang und Mitte des 19. Jahrhunderts, unterscheiden. Es entsteht der Nationalismus als eine Massenbewegung, also der die Nation nicht mehr wie noch zur Französischen Revolution als ein Produkt der Kunst, der Staatskunst begreift, also wo sich Menschen quasi zusammenschließen unter einem allgemeinen Willen, wie Rousseau formulierte, Volonté Générale, also vernünftig organisieren, sondern Nation wird begriffen als ein naturalistischer Zusammenhang, als Gattungszusammenhang, etwas organisch-biologisch Gewachsenes. Und die eigene Nation wird als über allen anderen stehenden Nationen dargestellt, während dieser liberale Nationalismus, ausgeht von Frankreich und den USA, eben noch die Gleichheit der Nationen und das friedliche Existieren der Nationen neben und miteinander propagiert hatte, entsteht jetzt der Nationalismus als Ideologie, der den absoluten Kampf ums Überleben zwischen den einzelnen Nationen und die völlige Überlegenheit der eigenen Nationen propagiert. Als weitere Massenideologie, die in dieser Zeit entsteht, ist der Rassismus zu nennen. Also Menschen werden aufgrund ihrer Rassenzugehörigkeit bekommen die einen unterschiedlichen Charakter, einen unterschiedlichen psychischen Charakter zugesprochen. Die einen seien eben höher und die anderen minderwertiger. Das Ganze sei eben biologisch notwendig so verankert. Und also es wird die natürliche Ungleichwertigkeit der Menschen propagiert, was also auch ein grundsätzlicher Unterschied ist zu der vorherigen liberalen kapitalistischen Gesellschaft. So, weiterhin entsteht in dieser Zeit dann die sexistische Ideologie, also es werden naturalistisch, biologistisch angenommene Geschlechtscharaktere propagiert, dass also Menschen sich aufgrund ihrer Geschlechtszugehörigkeit grundlegend auf biologische Art und Weise schon unterscheiden und dass Frauen also natürlicherweise unterprivilegiert sind und dass die herrschende Geschlechterordnung eben schon biologisch verankert ist. So, und als vierte ganz entscheidende Massenideologie entsteht in dieser Zeit dann auch der Antisemitismus, der also die Gesellschaft selbst, die kapitalistische Gesellschaft selbst, genau wie die anderen Ideologien, als einen gewachsenen organischen Naturzusammenhang wahrnimmt. Und wenn innerhalb dieses gewachsenen organischen Naturzusammenhangs gesellschaftliche Brüche und Krisen auftreten, dann werden als Krisenursache die Juden benannt, die also durch äußere störende Einflüsse diesen gewachsenen organischen Zusammenhang, also Also unterminieren und unterwühlen und untergraben. In dieser Zeit entstehen die Protokolle der Weisen von Zion, wo also von dem Weltjudentum gesprochen wird, das die gesamte Gesellschaft unterminiert und unterwühlt. Also es entsteht eine ganz neue Form von Ideologien, die in ihrer Grundsätzlichkeit naturalistisch und irrationalistisch sind. So, wenn wir jetzt also uns den liberalen Kapitalismus angucken, so war England da das klassische Beispiel dafür. Also die ganze marxische Kritik wird ja anhand einer Kritik der englischen Ökonomie formuliert, die damals der Vorreiter war der liberalen kapitalistischen Entwicklung. Also England war tatsächlich das Vorreiterland des liberalen Kapitalismus, den ich vorhin skizziert hatte. Und sozusagen das klassische Land dieses neuen autoritären und organisierten Kapitalismus ist also jetzt nicht mehr England, sondern der Vorreiter ist Deutschland. Also die ganz speziell in Deutschland entstehende politische Ökonomie wird zum Vorreiter der kapitalistischen Weltvergesellschaftung. In Deutschland hat ja sozusagen historisch, also wie der Helmut Plessner das dann später mal formuliert, die zu spät gekommene Nation. Also Deutschland war zur Zeit des liberalen Kapitalismus noch rückständig. Also in Deutschland bestanden vormoderne autoritäre Strukturen noch fort. Und genau diese Rückständigkeit, also die Deutschland Mitte des 19. Jahrhunderts noch ausgezeichnet hatte, die wird Deutschland jetzt zum Pluspunkt. Also Deutschland organisiert sich um von einer vormodernen autoritären Gesellschaft hin zu einer autoritär-bürgerlichen, autoritär-kapitalistischen Gesellschaft. Also weil der neue Kapitalismus, dieser organisierte Kapitalismus, eben genau auf diesen autoritären Strukturen basiert. Und diese Fortexistenz autoritärer Verhältnisse, wie wir sie in Deutschland zu diesem Zeitpunkt noch hatten, die wird jetzt quasi zum Pluspunkt. Und Deutschland kann sich also gerade aufgrund seiner Rückständigkeit sozusagen als fortschrittlichste bürgerlich-kapitalistische Macht profilieren und wird zum vorantreibenden Moment der kapitalistischen Rationalisierung und Modernisierung. Und auch dieser, komme ich quasi zum nächsten Punkt, auch dieser organisierte Kapitalismus, der also nach der großen Depression von 1873 bis 1879 entstanden war, der gerät erneut aufgrund der kapitalistischen Gesellschaft innewohnenden Tendenz, also zur Überakkumulation von Kapital, gerät erneut in scharfe Krisen. Und das zeigt sich nach dem sogenannten Schwarzen Freitag 1929 folgende, wo erneut die gesamte Weltwirtschaft massiv krisenhaft zerbricht. Und vor diesem Hintergrund kommt es in also verschiedenen Teilen der kapitalistischen Weltökonomie zu völlig unterschiedlichen Reaktionsweisen. Also wir haben also einerseits zu diesem Zeitpunkt als Zentren der kapitalistischen Weltökonomie einerseits die USA. Hier wird unter Führung des damaligen Präsidenten Roosevelt der sogenannte New Deal eingeleitet. Und da unter dessen Federführung kommt es zu diesem sogenannten Deficit Spending, also dass unter staatlicher Regie dafür gesorgt wird, dass die Unternehmen Geld bekommen, um wieder besser produzieren zu können. Und der Konsum soll angeleiert werden durch Sozialstaatsmaßnahmen. Und dass die Bürger quasi sich wieder mehr vom gesellschaftlichen Reichtum leisten können. Also eine defizitär finanzierte Ökonomie, die dazu führen soll, dass der ökonomische Prozess wieder angeleiert wird. Also sozusagen dieses Programm des New Deal in den USA, der also darauf gründet, dass die kapitalistische Wirtschaft wieder einen neuen Schub bekommt. sagen, auf der anderen Seite des großen Wassers, also in Europa und speziell also in Deutschland, reagiert man vor dem Hintergrund der historischen Tradition des hier entstandenen autoritären Kapitalismus in vollständig anderer Form, nämlich auch auf entsprechend autoritäre Art und Weise. Also der Zusammenbruch der kapitalistischen Ökonomie führt also in Deutschland ab 1933 zu dem nationalsozialistischen Terrorsystem. Also da geht man auf eine ganz grundsätzlich andere Art und Weise mit dem krisenhaften Auseinanderbrechen der Gesellschaft um. Nämlich in der Form, dass die gesamte Gesellschaft unter dem Banne der antisemitischen Ideologie zusammengeschmiedet wird. Also es ist tatsächlich real und praktisch sich also eine Volksgemeinschaft konstituiert und diese Volksgemeinschaft in Abgrenzung von den Juden, die also von Alfred Rosenberg als die Gegenrasse bezeichnet werden, formiert sich der gesellschaftliche Zusammenhang. Und also vor diesem Hintergrund kommt es also zu einer weiteren ganz grundlegenden Veränderung der kapitalistischen Gesellschaft, die sich also nochmal ganz, ganz wesentlich von dem organisierten Monopolkapitalismus des späten 19. Jahrhunderts unterscheidet. Und das also wurde eben auch also von der Gesellschaftskritik zur damaligen Zeit unterschiedlich reflektiert. Also ein wichtiger Ansatz, der versucht auf der Grundlage einer Kritik an dieser nationalsozialistischen Gesellschaft, also tatsächlich da eine Kritik der politischen Ökonomie des Nationalsozialismus zu formulieren. Also von, ganz wichtig, Heinz Langerhans, der also herausarbeitet, dass sich die Lohnarbeiter einerseits und die Kapitalisten andererseits zu einem sogenannten, also unter Federführung des Staates, zu einem Schutzpanzer miteinander verschmelzen. Also dass die gesamte Gesellschaft in einem Block organisiert wird und dass der Staat in diesem Zusammenhang grundlegend seine Funktionsweise verliert, also beziehungsweise eine andere bekommt. Also während in dem vorherigen Kapitalismus der Staat als ein besonderes Organ zu denken ist, dass also die Interessen der Kapitalistenklasse vertritt und dabei aber eben in vermittelter Form auch dafür sorgt, dass die Arbeiter bestimmte Rechte haben, nämlich da schon auch damit sie besser, mit der Ausbeutung besser funktioniert, aber eben doch ein besonderes Organ ist, ein unabhängiges Organ. Und diese Funktion verliert der Staat und er wird tatsächlich zu der Institution, die die gesamte Gesellschaft zu einem gemeinsamen Block zusammenschweißt. Also die Klassengegensätze werden ideologisch nivelliert und es entsteht, dass das Kapital als Staatssubjekt, das sich sozusagen die gesamte Gesellschaft totalitär unterwirft. Das ist also so ein zentraler Ansatz, der also aus dem linkskommunistischen Spektrum kommt, also von dem Heinz Langerhans nämlich. Daran anschließend ist sehr wichtig zu nennen, die Krisenanalyse von Friedrich Pollock, der sich auch der in dem Kontext dann ebenfalls versucht, eine Kritik der politischen Ökonomie des Nationalsozialismus zu formulieren. Und zu dem Ergebnis kommt, dass sich im Nationalsozialismus ein autoritärer Staat konstituiert und dass dieser autoritäre Staat die Krisen stillstellt. Also es ist der Nationalsozialismus als eine autoritäre Krisenlösungsvariante. Er geht dabei so weit zu sagen, dass es überhaupt keine ökonomische Problematik mehr gibt. Also der Markt ist abgeschafft, laut Friedrich Pollock. Und damit ist der Wert abgeschafft, also die Vergleichung der Produkte zu Waren ist in dem Sinne überwunden, das übernimmt alles der Staat. Es gibt nicht mehr, wie im vorherigen Kapitalismus noch, eine Produktion um der Produktion willen. Es gibt keinen Profit mehr, der steuert den, also es gibt keinen Profit mehr, der den Kapitalfluss steuert. Also der Profit existiert zwar noch, laut Pollock, aber eben nicht mehr als die gesellschaftliche Institution, die dafür, die regelt, wer wo produziert. Also in einer normalen kapitalistischen Gesellschaft würde man sozusagen sagen, also wenn ich jetzt Unternehmer bin, ich produziere dort, wo ich den meisten Gewinn mir verspreche. Und das, diese Funktion hat der Profit im Nationalsozialismus laut Pollock nicht mehr, sondern der Profit dient nur noch dazu, also der Profit ist nur noch Einkommen des jeweiligen Kapitalisten, aber eben nicht mehr die Steuerungsinstanz, sondern das macht alles der dirigistische Staat. Der Staat stellt sich sozusagen über der Staat stellt sich als autoritärer Staat über die gesamte Gesellschaft und hat auf diese Weise die kapitalistische Krise gelöst. Nämlich mit autoritärem Zugriff, mit absoluter Verfügungsgewalt über die einzelnen Individuen, absolut, also Auspressen der wahre Arbeitskraft bis zum Letzten. Und ansonsten also gibt es keine ökonomische Problematik mehr, aufgrund derer die nationalsozialistische Ökonomie noch zu kritisieren wäre. Also es ist einfach nicht mehr möglich, weil die Gesellschaft keine inneren Widersprüche mehr enthält. So ist die Diagnose von dem Pollock. Der kann man meines Erachtens auch nicht stehen bleiben. Also die stimmt in einigen Punkten, aber ist also meines Erachtens zu korrigieren. Und also einen wichtigen Ansatz bietet dafür auch ein zur damaligen Zeit entstandener Versuch, also eine Kritik der politischen Ökonomie des Nationalsozialismus in anderer Perspektive zu formulieren. Ganz zentral dafür also Franz Neumanns Werk Behemoth. Und der, also Behemoth meint dabei eine Art staatliches Ungeheuer. Also Behemoth also als Begriff gewendet, also in Anlehnung an das Buch von Thomas Hobbes, Leviathan, der also den bürgerlichen Staat beschreibt, der zwar die gesamten Individuen verschlingt, aber dabei dennoch sozusagen auf rechtliche Vermittlung achtet und sozusagen irgendwie noch durch Recht, also in gewisser Weise durch Recht legitimiert ist. Und dieses neue nationalsozialistische Staatswesen, was entsteht, das kennt das nicht mehr, sondern verschlingt die Gesellschaft total. Und es entsteht eine völlig neue Form von Gesellschaft, die sich ganz zentral dadurch auszeichnet, dass es einen Staat überhaupt nicht mehr gibt. Er sagt also, es existiert in der nationalsozialistischen Gesellschaft keine zentrale und vermittelnde gesellschaftliche Instanz, die zwischen verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen vermitteln würde, sondern wir haben es mit einem Unstaat zu tun, also eine Art Terroranarchie, in der es 3 bis 4 gesellschaftliche Gruppen gibt, nämlich die Nazi-Partei, dann die führenden kapitalistischen Unternehmen, dann drittens die Wehrmacht und schließlich die alte preußisch-deutsche Bürokratie, die alle ihre eigenen Interessen vertreten, die alle ihre eigene Gerichtsbarkeit, also eigene Legislative haben, eigene administrative Ausführungsinstanzen und die prinzipiell ihre eigenen Interessen vertreten, aber die prinzipiell nicht mehr miteinander koordiniert sind. Also wir haben es mit einer Terrorherrschaft von Banden zu tun, die sich unentwegt gegenseitig bekämpfen, die aber andererseits dadurch vermittelt sind, dass sie also in dem nationalsozialistischen Krieg, der geführt wird, auf Gedeih und Verderb aneinander gekettet sind. Also sie ziehen gemeinsam quasi, also jetzt auch mal in der NS-Sprache formuliert, die ziehen gemeinsam dieses Projekt durch, also den Zweiten Weltkrieg und können nicht mehr, also sind so aneinander gebunden, dass sie auf Gedeih und Verderb aneinander gefesselt sind und also sozusagen in Hoffnung darauf, das tatsächlich siegreich zu Ende zu führen, halt auch nicht voneinander lassen können, aber trotzdem gegensätzliche Interessen vertreten. Also wir haben es also mit einem Behemoth, mit einem Unstaat zu tun, und das ist halt gerichtet gegen diese These von dem autoritären Staat. Aber gleichzeitig haben wir es mit einer Verschärfung der ökonomischen Problematik zu tun, also auch wieder in Kritik an dem Pollock. Also wir haben es im Nationalsozialismus nicht mit einer Gesellschaft zu tun, in der die Krisen stillgestellt sind, sondern der gesamte Krisenprozess wird verschärft und zugespitzt. Und der Markt besteht fort. Und die Vermittlung über den Wert besteht fort. Und aber das Ganze unter Federführung eben dieses terroristischen Unstaates. So, und was jetzt, was also aber eben in der Analyse von dem Franz Neumann grundsätzlich außer Blick gerät, ist also der Aspekt der antisemitischen Ideologie. Die wird also ausgeblendet, die wird nicht ausgeblendet, sondern meines Erachtens falsch bestimmt. Also Antisemitismus ist für den Franz Neumann lediglich ein Instrument zur Kanalisierung antikapitalistischer Sehnsüchte der deutschen Bevölkerung. Also indem will man irgendwie die Arbeiter einspannen, indem man sagt, ja, die Kapitalisten sind böse, aber wir konzentrieren uns eben mehr auf die jüdischen Kapitalisten. Das reicht ja auch. Und andererseits sei der Antisemitismus die Speerspitze des nationalsozialistischen Terrors. Also wiederum auch nur ein Mittel, um den alten bürgerlichen Rechtsstaat, der zur Weimarer Republik bestand, also zu unterminieren und zu zerstören. Und also weil eben diese Prinzipien des Abstrakten und des Vermittelten eben mit den Juden in Verbindung gebracht werden. Und man will sozusagen über den Antisemitismus sich an die Zerstörung des liberalen Staates machen. Und also diese Perspektive ist nicht zu teilen, sondern dem Antisemitismus kommt eben eine viel zentralere Rolle in der nationalsozialistischen Gesellschaft zu. Wichtiger, also sozusagen den Gedankengang, um den Gedankengang weiterzutreiben, möchte ich jetzt noch auf einen Ansatz von Max Horkheimer verweisen, im Text Der autoritäre Staat. Da bestimmt er den Umgang mit der kapitalistischen Krise in folgender Weise. Und zwar er formuliert, also im Nationalsozialismus kommt es zu einer Hypostasierung der Krise für die Dauer des ewigen Deutschlands. Und also Hypostasierung der Krise meint in diesem Zusammenhang, dass die Krise zum Dauerzustand wird. Also genau jenes Moment der Gesellschaft, die also bei Marx noch zentral dafür war, dass die Gesellschaft, also die Krise war bei Marx ja noch das zentrale Moment, was die Gesellschaft auseinandertreiben sollte und was sozusagen Hoffnung auf eine gesellschaftliche Entwicklung erzeugen sollte, die also zu Glück und Wohlstand tatsächlich aller Menschen führt, also zu einer gesellschaftlichen Befreiung führt. Und genau diese Krise wird laut Max Horkheimer im Nationalsozialismus zu dem Moment, welches die nationalsozialistische Gesellschaft zusammenhält. Die Menschen werden also permanent von einem permanenten Ausnahmezustand gestellt und es wird gesagt, ja, also wir treiben tatsächlich auf die Krise zu und für diese Krise ist das Weltjudentum verantwortlich und wir müssen sozusagen diesen Feind, diese sogenannte Gegenrasse bekämpfen und im Kampf gegen diese Gegenrasse schmiedet sich dann die deutsche Volksgemeinschaft zusammen, erhebt die Krise zu einem Dauerzustand und stabilisiert sich genau auf diese Weise. Also mit dem permanenten Kampf gegen die sogenannte Gegenrasse stellt sich der gesellschaftliche Zusammenhang her. Also in diesem Kontext formuliert dann Max Horkheimer auch in einer anderen Schrift, dass der Antisemitismus nicht nur aus der Gesellschaft erklärt werden soll, also nicht nur eine Ideologie ist, die bestimmte gesellschaftliche Gründe hat und aus dieser Gesellschaft resultiert, sondern es sieht jetzt so aus, dass die Gesellschaft ihrerseits aus dem Antisemitismus zu erklären ist. Also sie kann nur noch durch die antisemitische Ideologie ihren Zusammenhang und ihren Bestand haben. Und das halte ich also für eine sehr treffende, zutreffende Herangehensweise an die nationalsozialistische Gesellschaft im Kontext der Krise. Also Krise selbst wird zum stabilisierenden Moment und Krise wird immer wieder neu gelöst durch Hass, durch erzeugten Hass auf die sogenannte Gegenrasse. Und die Krise, also ein permanenter Kampf gegen die Krise, der gleichzeitig ein Kampf gegen das sogenannte Weltjudentum ist. Und also die Initiative Sozialistisches Forum bezeichnet in einem Text zur Ideologiekritik den Nationalsozialismus als ein Produktionsverhältnis des Todes. Das finde ich in dem Zusammenhang eine sehr, sehr scharfe und treffende Bestimmung dieser ganzen Angelegenheit. Also eine Gesellschaft stiftet sich als Zusammenhang dadurch, dass sie eine bestimmte Menschengruppe tatsächlich mit dem Tod konfrontiert. Also die ausgesprochene und praktizierte Vernichtung in NS-Sprache führt also dazu, dass sich Gesellschaft als Zusammenhang herstellt. Also die unterschiedlichen Klassen der deutschen nationalsozialistischen Gesellschaft, die ja fortbestehen, also es gibt ja nach wie vor Kapitalisten und es gibt nach wie vor Lohnarbeiter, und die werden also zusammengeschmiedet zu einer Gemeinschaft, die sich darüber zusammenhält, dass einer bestimmten Gruppe permanent der Tod vor Augen gestellt wird und also der praktizierte Massenmord als gesellschaftlicher Zusammenhang. Das ist das, was in dem ISF-Text als Nationalsozialismus, als Produktionsverhältnis des Todes auftaucht. Also zentral zeigt sich das seines Erachtens auch an Symbolen des Nationalsozialismus. Also wenn wir unser Hakenkreuz angucken, das von Hitler selbst als Ausdruck der deutschen Arbeit bestimmt wird, die immer nationalsozialistisch war und immer antisemitisch sein wird, die Gemeinschaft der Produzierenden, die Gemeinschaft der Schaffenden, die sich genau dadurch zusammenhält, dass sie einem halluzinierten, imaginierten Gegenüber unterstellt, nicht schaffend, nicht produktiv, sondern raffend zu sein. Und dieses Raffende soll permanent als Krisenbewältigungsmechanismus ausgelöscht werden. Und genau über diesen Zusammenhang begründet sich der Zusammenhalt nationalsozialistischer Gesellschaft. Also die Konfrontation bestimmter Menschen mit dem Tode und das sich zusammenschweißen unter dem Banne des Todes. Also diese SS-Standarten hatten ja beispielsweise auch den Totenkopf als Zeichen und sozusagen das immer vor sich hergetragen, so wir konfrontieren unsere Feinde bedingungslos mit dem Tod, nicht nur politische Abweichler, sondern also eine bestimmte Bevölkerungsgruppe wird von uns zur Gegenrasse erklärt und über den permanenten Massenmord halten wir uns als gesellschaftliche Gemeinschaft zusammen. So, das jetzt sozusagen als Fazit, als eine Kritik, möchte ich jetzt so stehen lassen, als Fazit einer Kritik an der politischen Ökonomie des Nationalsozialismus. So, ich komme jetzt zum Schluss und möchte von hier aus jetzt einen Blick nochmal also auf den Anfang zurückwerfen, also darauf, wie eine radikale und revolutionäre Linke reagieren muss auf die gesellschaftliche Krisendynamik. Als ersten Punkt halte ich für sehr zentral, dass es kein Zurück zum Liberalismus geben kann. Also auch in der bestehenden Krise kann man sich nicht auf eine ehemals wohl funktionierende und gut funktionierende kapitalistische Gesellschaft stützen. Also man kann nicht sagen, ja irgendwann zu liberalen Zeiten funktionierte das ja mal und da gab es irgendwie eine funktionierende Wirtschaft und einen Staat, der als besonderes Organ agierte und dazu sollte man vielleicht mal wieder zurück. Sondern also jegliche Hoffnung, also jegliche Affirmation des Kapitalismus ist meines Erachtens verstellt. Und zwar also genau vor dem Hintergrund, dass diese Gesellschaft eben aufgrund ihrer historischen Dynamik, die ich skizziert habe, eben immer autoritärer wurde und dann in dem qualitativen Umschlag dann eben tatsächlich zu einer Vernichtungsgemeinschaft mutiert ist. Und also wer kapitalistische Gesellschaft eben vom Hintergrund der Krise in irgendeiner Weise affirmiert, stellt sich eben zwangsläufig in genau diese historische Dialektik und affirmiert damit die Tendenz, die in dieser kapitalistischen Gesellschaft schon liegt, also dass die Vergleichung der Individuen zu Subjekten letztendlich zu einer Volksgemeinschaft, zu einer mörderischen Volksgemeinschaft sich entwickelte. Also das wird sozusagen alles mitgeliefert, wenn man sich positiv und affirmativ auf eine kapitalistische Gesellschaft bezieht. Also es ist tatsächlich auch vom Hintergrund der Krise ein grundlegender Bruch angesagt, aber wir haben eben das Problem, dass sich sowohl sowohl ein reformerischer Ausweg aus der Krise verstellt, als auch eben ein revolutionärer, also weil eben die Krise eben nicht mehr dieses auseinandertreibende Moment ist, die sie noch in der liberalen Zeit war, sondern also die Geschichte der Krisenentwicklungen führte eben genau dazu, dass die Krise zum systemstabilisierenden Moment wurde. Und also Krise ist eben genau nicht mehr das Moment, das die Gesellschaft auseinanderjagt, mit der Perspektive, dass man zu einer völligen Befreiung des Reichtums und der Individualität gelangen kann, sondern die historische Genese des Kapitalismus bewegte sich also genau in anderer Richtung, dass die Krise zum gemeinschaftsstiftenden Moment wurde, also eben sogar mit dieser Zuspitzung zum Massenwahn und der Zuspitzung zum Massenmord. Und also deswegen kann man sozusagen auch nicht als reformerisch oder revolutionär orientiertes linkes Individuum sozusagen an diese Hoffnung, an diese Krise in irgendeiner Weise positiv anknüpfen und davon ausgehen, ja, in der Krise, da ergeben sich jetzt Hoffnungen dafür, diese Gesellschaft aufzubrechen. Tut es nämlich nicht. Also vom Hintergrund, die Krise bringt eine ganz andere Wirklichkeit dieser Gesellschaft zur Geltung und eben gerade nicht weder Reform noch Revolution. Aber eben, wie ich bereits vorher gesagt hatte, Affirmation ist eben auch keine Perspektive, weil man sich damit diesen gesamten Zusammenhang ebenfalls einhandelt. Also worauf es hinausläuft, ist also eine gesamte gesellschaftliche Praxis ist in gewisser Weise verstellt. Und worauf ich hinaus möchte, ist also auf eine grundsätzliche Trennung von Theorie und Praxis, die meines Erachtens notwendig ist. Also beziehe mich dabei auf einen Satz vom Adorno in den Marginalien zur Theorie und Praxis meines Erachtens. Da wird formuliert, die Möglichkeit von Freiheit resultiert aus dem Bruch zwischen Theorie und Praxis. So ungefähr. Also ich habe es jetzt nicht wortwörtlich. In dieser Krise, also jetzt wieder andere Formulierung von Adorno, also zum Denken verhalten. Die einzige Perspektive, die sich zeigt, ist sozusagen diesen Zusammenhang eben kritisch zu durchdringen und zu einer Vorstellung von eingreifendem Denken zu kommen. Also und genau aus diesem Bruch, genau aus diesem sich abzeichnenden Bruch, also aus diesem Bruch zwischen Theorie und Praxis heraus eine eingreifende Kritik zu formulieren. Also darauf zu beharren, dass eine theoretische Kritik notwendig ist, die nicht an eine tatsächliche Praxis gebunden ist, weil eben die Praxis verstellt ist und sozusagen die einzige Möglichkeit, die bleibt, ist, eine theoretische Kritik zu formulieren und darauf zu hoffen, mit dieser eingreifenden Kritik eben dann doch mal diesen gesamten gesellschaftlichen Zusammenhang aufzusprengen, aber eben nicht vom Hintergrund der Krise als Hoffnung. Ja, weiterer noch wichtiger abschließender Gedanke besteht darin, also ich hatte ja in meinem Vortrag auf die deutsche Spezifik verwiesen, also dass der autoritäre Kapitalismus des späten 19. Jahrhunderts also eine genuin deutsche Entwicklung ist und dass aus dieser heraus auch die nationalsozialistische Vernichtungsgemeinschaft genuin deutsch ist. Und also vor dem Hintergrund ist halt nochmals und scharf darauf zu drängen, also keine Kritik eines allgemeinen Kapitalismus zu formulieren, also irgendwie, was weiß ich, Wert, Kapital, Staat, Nation, Scheiße und damit Schluss. Und das ist halt weltweit so, sondern man muss immer ganz, also auf die jeweilige Besonderheit des jeweiligen Kapitalismus gucken. Und vor dem Hintergrund also diese von mir skizzierte deutsche Spezifik im Auge haben. Das birgt allerdings auch wieder eine Gefahr in sich, weil nämlich eigentlich ist das was Schönes, Menschen sind lernfähig, aber die müssen nicht unbedingt gute Sachen lernen. Also diese spezifisch deutsche Krisenlösung nämlich, die also in der Massenvernichtung kulminierte, die ist lernbar als Krisenlösung. Also es können durchaus auch andere in anderen Gesellschaften, die von Haus aus erstmal mit Deutschland nicht sonderlich viel zu tun haben, die sind ebenfalls in der Lage, sich also diese Form der deutschen Krisenlösung anzueignen, und so dass die deutsche Krisenlösung eine universalisierte und verallgemeinerte Perspektive werden kann. Und das geschieht also meines Erachtens aktuell so gerade im Kontext des Islamismus, wo also, wenn wir uns den Iran angucken, also dass da also bestimmte Krisenlösungsmodelle, also dass eine Gesellschaft durch den Antisemitismus zusammengebunden wird, dass genau das sozusagen gelernt wird und sich also erneut Gesellschaften als Produktionsverhältnis des Todes konstituieren, also mit antisemitischem Mechanismus versuchen, sich zusammenzuhalten. Also zwar einerseits deutsche Spezifik und andererseits aber darauf gucken und darauf achten, dass genau diese Spezifik universalisierbar ist. Und was als Perspektive meines Erachtens einzig und allein möglich ist, ist also Trennung von Theorie und Praxis, das hatte ich bereits gesagt, und aus dieser Konstellation heraus, also zu einer eingreifenden Kritik zu kommen und mit der Perspektive tatsächlich den kapitalistischen Zusammenhang aufzusprengen und zu einer Gesellschaft zu kommen, in der der gesellschaftliche Reichtum befreit ist, also in der die Produkte nicht mehr durch den Wert zu Waren verglichen werden, in der also der gesellschaftliche Reichtum tatsächlich für alle Menschen da ist. Und der zweitens die einzelnen Individuen nicht mehr durch den Staat zu Subjekten verglichen werden, wo die einzelnen Individuen nicht mehr für Staat und Kollektiv da sind, sondern dass man es tatsächlich mit einer freien Individualität zu tun hat, die als weltweit vergesellschaftete Individuen zum gesamtgesellschaftlichen Reichtum ohne Vermittlung durch Geld und Ware unbegrenzt Zugang haben. Danke.